Also ich will erstmal kurz sagen, wie ich mir das gedacht habe, wie ich das jetzt mache. Also auch wenn jetzt, wenn ich einfach grundsätzlich kein besonderes Vorwissen voraussetze, wollte ich jetzt doch eben jetzt keinen allgemeinen Einführungsteil machen, sondern ich werde ganz einfach ein bisschen so, ja. Steckbrief habe ich das genannt, kurz ein paar biografische Angaben zu Lenin machen. Da ein bisschen so die wichtigsten Ereignisse, die da reingespielt haben, mit einflechten und dann halt sozusagen zum Hauptteil kommen. Ich habe mal einen kleinen Notizblock alles ab. Und eben diese Schrift Staat und Revolution kurz vorstellen, was da so hauptsächlich inhaltlich drinsteht und darin eben auch anhand dessen dann hier auch ein paar Textbeispielen, was zu den Hintergründen erklären. Lenin wurde 1870 in Simbirsk in Russland geboren als Wladimir Iljitsch Ulyanov. Lenin ist einer von vielen Pseudonymnamen gewesen, den hat er sich 1901 zugelegt. Wahrscheinlich kommt das einfach daher, das kommt ja dann später von der Gegend, in die er nach Sibirien verbannt worden war, eben von dem Fluss Lena, da von Lenin. Aber er hatte schon vorher verschiedene andere Pseudonyme benutzt. Es gibt auch für viele Leute schon ein Thema für sich, was dieses Pseudonym bedeutet. Und da gibt es die illustresten Theorien darüber, bis hin zu irgendwelchen Verschwörungstheorien, die sich darauf aufbauen. Also ich glaube, das führt zu nichts. Ich glaube, der Name hat nicht weiter wirklich was zu sagen. Lenin stammt aus eher bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Verhältnissen. Die Familie wird als liberal bezeichnet. Auch immer muss eben sehen, was das zu bedeuten hat in der Zeit 1870er Jahre in Russland. Also vielleicht nicht unbedingt liberal in unserem heutigen Sinne, aber das ist durchaus ein, sagen wir mal, nicht unbedingt jetzt reaktionäres Elternhaus war, aber schon vom finanziellen Hintergrund her und auch vom Stand her sozusagen kam er durchaus aus besseren Verhältnissen und durchaus nicht aus einer Arbeiter- oder Bauernfamilie. Einen sehr wichtigen Einfluss übte auf ihn aus sein älterer Bruder Alexandr, der ein glühender Anhänger der Narodnaya Volja war. Die Narodnaya Volja, also übersetzt ja, so viel wie Volkswille oder Volksfreiheit oder Volja kann man eben relativ schlecht übersetzen, weil es so ein Wort im Deutschen nicht gibt. Das bedeutet eigentlich so viel gleichzeitig wie Freiheit und Wille, freier Wille vielleicht. Dann wird das auch als Autonomie übersetzt. Das war eine Untergrundorganisation, eine revolutionäre Untergrundorganisation. Und für ihre Zeit sicherlich fast so etwas wie eine RAF des 19. Jahrhunderts in Russland. Also sehr militant, die eben auch durchaus Gewalt propagiert haben. Sein Bruder ist 1887, Lenin war also 17 Jahre alt, also der Wladimir Iljitsch war 17 Jahre alt, ist sein älterer Bruder hingerichtet worden. Durch seinen Bruder hat er überhaupt Zugang bekommen zu revolutionären Ideen. Und viele Biografen sehen auch in diesem Verhältnis zu seinem älteren Bruder und auch daran, dass der eben hingerichtet worden ist, eine ganz wichtige Zäsur in seinem Leben, das ihn sehr geprägt hat. Also dass viele erklären damit auch einen oder wollen damit einen gewissen Hass auf die alte Gesellschaftsordnung erklären. Aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so in Lenin wiedererkennen kann. War ja weniger sowas wie ein emotionaler Mensch. Aber was man auf jeden Fall, denke ich, sagen kann, dass er daran schon gelernt hat, dass dieser Weg, den sein Bruder gegangen ist, in eine Sackgasse geführt hat. Dass er nichts erreicht hat und dafür auch noch hingerichtet worden ist. Und dass das schon ihn auch motiviert hat, nach Alternativen zu suchen, nach alternativen revolutionären Konzepten und Methoden zu suchen. Er hat dann in Kasan studiert, Jura studiert und von Anfang an sich in revolutionären Zirkeln engagiert. Das müsste man eben auch ein bisschen vielleicht erklären. Für diese Zeit, also das letzte Viertel des 19. Jahrhunderts, war es ganz typisch im Russischen Reich, dass es überall so kleine Diskussionszirkel gab, sozialistische, revolutionäre Diskussionszirkel, meistens Studenten oder Angehörige der sogenannten Intelligenzia, also intellektuell im weitesten Sinne, und die meistens aus, oder fast ausschließlich eigentlich eben aus den höheren, wohlhabenden Schichten kamen, denn wer sonst konnte sich ein Studium leisten. Man muss eben auch dazu sagen, dass höhere Bildung noch was relativ Neues war in Russland zu der Zeit. Es ist sehr spät überhaupt erst eingeführt worden. Es gab lange Zeit überhaupt keine Universitäten. Nicht mal für Adelige in Russland. Wenn, dann hat man seine Kinder ins Ausland zum Studieren geschickt. Das war relativ neu zu dieser Zeit. Und mit diesen neuen Universitäten kam auch schon so eine studentische Protestbewegung ins Laufen. Und das alles natürlich in einem Zustand eines sehr repressiven monarchistischen Staates, der keinerlei Freiheiten wie der Pressefreiheit, noch Redefreiheit, Versammlungsfreiheit, geschweige denn Organisationsfreiheit dergleichen kannte. Und man lief immer Gefahr, auch mit einem Diskussionszirkel, sich in die Illegalität zu begeben und verhaftet zu werden. Was eben auch immer wieder vielen passiert ist. Lenin selber hat das eingebracht, dass er 1800, dass er dann auch relativ schnell seinen Studienplatz verloren hat, also exmatrikuliert wurde. Er hat aber trotzdem 1891 sein Examen in seiner Art Fernstudium gemacht und ließ sich dann 1893 als Rechtsanwalt in St. Petersburg nieder. Hier verstärkte er die Mitarbeit in solchen Diskussionszirkeln und begann auch eine ganz intensive Auseinandersetzung mit ökonomischer Theorie, marxistischer Theorie, sozialistischer Theorie. Das heißt, er hat eben sehr viel Zeit in Bibliotheken verbracht und damit hat er eigentlich nie aufgehört. Also das hat er im Prinzip fast bis zu seinem Tode durchgeführt. 1895 begann er seine erste längere Europareise, Westeuropareise, und knüpfte hier Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten des westeuropäischen Sozialismus und gründete dann zusammen in Russland, zusammen mit Martow, dem späteren herausragenden Politiker der Menschewiki, also quasi jetzt einem der wichtigen Gegner Lenins, damals eben zusammen mit ihm den sogenannten Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse. Das brachte ihm dann 1897 die Verbannung nach Sibirien ein, für 3 Jahre, wo er dann auch seine spätere Frau, die Krupskaja, kennenlernte, Nadeschka Krupskaja. Von 1900 bis 1905 hielt er sich dann für längere Zeit in Westeuropa auf, gab dann mit heraus die Iskra, das heißt der Funke, und es wurde eben das Zentralorgan der RSDAP, der Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, bis 1905. Und in dieser Zeit entfaltete er auch eine große Agitations- und Propagandaarbeit, aber auch eben eine theoretische Auseinandersetzung in solchen Zeitungen, vor allem in der Iskra, der ja auch sehr viel selber geschrieben hat, und entwickelt hier, könntest du sagen, so die ersten 3 Eckpfeiler seiner eigenen Theorie, seiner eigenen Position. Das erste ist eben eine komplette Absage an die Intelligenzia als eine gesellschaftliche, soziale Schicht, die revolutionär wirken könne. Das war eigentlich die alte klassische Theorie der russischen Sozialisten, der russischen Frühsozialisten, die quasi als revolutionäres Subjekt, um mal das in diesem Terminus zu sagen, das Bauerntum sahen, das aber die gebildete Intelligenz braucht als eine Art Avantgarde. Und Lenin ist durch seine Erfahrung in diesen revolutionären Zirkeln, Diskussionszirkeln, zum Schluss gekommen, dass das eine absolute Sackgasse ist, das führt zu nichts, das ist einfach immer nur dummes Rumgerede, und das sind auch Leute, die gar nicht wissen, wovon sie da reden, weil sie aus bestem Hause kommen, oder eben eigentlich auch, der ja kommt. Gut, das ist so der eine Punkt. Der zweite ganz wesentliche Punkt ist eben, dass nicht das Bauerntum, sondern das Proletariat das revolutionäre Subjekt darstellt. Das ist die einzige Klasse, ist die wirklich im Grunde genommen so weit außerhalb der Gesellschaft steht, dass nur das Proletariat eben die historische Aufgabe übernehmen kann, die Revolution zu machen sozusagen. Und das dritte ist, und das fällt eben auch hier rein, dass er ein ganz ausdrücklich elitäres Parteiverständnis entwickelt. Und das müsste man vielleicht ein bisschen erklären. Ja? Denn das ist durchaus etwas, was man bei Marx so erstmal nicht finden kann. Für Marx war die Kommunistische Partei eher etwas relativ, zwar schon Wichtiges, aber nicht das Zentrale. Ja? Also die Partei sollte eher Agitationspropagandaarbeit machen, sollte auch keine Massenorganisation werden. Für Lenin war ganz klar, das Proletariat muss organisiert werden in einer in Massenorganisation. Für ihn war dann aber auch ganz klar, da muss es eine Elite geben von Berufsrevolutionären und diese müsste in der Partei organisiert sein. So, das war eben zu diesem Zeitpunkt bis 1905. Ab wann war das so klar? Im Prinzip schon so um 1903. Es kommt dann auch auf dem, ja, also die, das müsste man ja vielleicht das auch mal kurz sagen, also die Sozialdemokratische Partei Russlands ist 1898, 99, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, gegründet worden. Im Ausland natürlich gegründet worden, in Russland ging es nicht. Muss man auch dazu sagen, dass im Prinzip die größeren Organisationen des linken Spektrums, sagen wir mal, Russlands, alle im Exil gegründet wurden und eigentlich bis dann zur Februarrevolution auch dort hauptsächlich fungierten und versuchten immer nach Russland hineinzuwirken, aber in Russland erstmal bis 1905 zumindest verboten waren. So, 1903 findet dann der zweite Kongress der Sozialdemokratischen Partei statt. In London und in Brüssel, glaube ich. Und hier kommt es zum ersten großen Eklat innerhalb der Partei. Ein Eklat, an dem Lenin auch maßgeblich beteiligt ist. Er zeigt hier zum ersten Mal eine Eigenschaft, wenn man das so sagen kann, oder eine Eigenart seines Vorgehens, die relativ neu war, nämlich, dass er unwahrscheinlich streitlustig war und es für ihn überhaupt kein Wert bedeutete, irgendwie die Einheit aller Revolutionäre herzustellen, was im Grunde genommen ein Dogma der revolutionären Bewegung der Russen war. Ja? Sondern im Gegenteil, er wollte eben, hatte ganz konkrete Vorstellungen, wie er Politik machen wollte, wie er Revolution machen wollte. Und das wollte er eben, da wollte er keine Kompromisse eingehen und war durchaus bereit, auch eine Partei, eine Organisation zu spalten oder sogar mehrfach zu spalten, damit sich seine Linie zumindest innerhalb eines bestimmten Rahmens klar durchsetzen kann. Und hier haben sich dann das erste Mal zwei Hauptgruppen auseinander dividiert, aus denen dann die späteren Bolschewiki und Menschewiki hervorgegangen sind. Dann kommt das Jahr 1905, der berühmt-berüchtigte Blutsonntag in St. Petersburg, eine friedliche Demonstration wird zusammengeschossen, es kommt zu Aufständen, schließlich zur der Revolution von 1905, die nach einigen Anfangserfolgen, wozu zum Beispiel eben die Erfindung oder die Erschaffung der ersten Räte in St. Petersburg gehört, scheitert. Lenin ist etwas später dann auch nach Petersburg gereist, aber konnte dort keinen Einfluss weiter auf die Revolution ausüben. Wichtige Folgen der Fünfer Revolution waren auf Grundlage des sogenannten Oktobermanifests des Zaren gewisse Zugeständnisse. Es wurde eben ein Parlament, die Duma, eingerichtet, das zwar keine oder kaum Kompetenzen hatte, das auch kein, nach, sag ich mal, heutigen westlichen Vorstellungen, kein demokratisch gewähltes war, sondern ein Ständeparlament. Aber es gab nun durchaus, man kennt das vielleicht noch ein bisschen aus der DDR, so gewisse Kann-Regelungen. Ja? Man konnte also jetzt sozusagen den Antrag stellen, oder man konnte jetzt durchaus frei publizieren, wenn es nicht durch die Zensur fiel. Ja, man hatte nicht unbedingt das Recht darauf, dass man einklagen konnte, aber es wurde jetzt etwas lockerer gehandhabt. Vieles davon wurde auch schnell wieder zurückgenommen, aber erstmal gab es ein Klima, wo auch Parteien sich erstmals überhaupt in der russischen Geschichte in Russland auf russischem Boden konstituieren konnten. Es kam 1905 zu einer Gründungswelle von Parteien. muss ich vorstellen, dass selbst rechtskonservative monarchietreue Parteien vorher nicht zugelassen werden konnten. Auch die konnten sich jetzt erst gründen. Ja. Von 1907 bis 1917, im Grunde genommen also die nächsten 12 Jahre fast, hält sich Lenin ausschließlich im Exil auf, vor allem in Genf, Paris und Krakau. Und arbeitet hier jetzt auf zweierlei Ebenen, dass er also einmal innerhalb der Partei weiter seinen Flügel, will ich es mal so nennen, versucht an die Spitze der Partei zu bringen, die Partei eben in seinem Sinne zu organisieren, auf der anderen Seite weiter theoretisch arbeitet. Er kommt hierbei zu einer relativ unerhörten These, zumindest wenn man Marxist ist, nämlich, dass er für Russland wohlgemerkt den unmittelbaren Übergang von der bürgerlichen zur sozialistischen Revolution, hatte ich mir hier auch so rausgeschrieben, fordert. Ich weiß nicht, ob das nicht fast sogar irgendwie ein Übersetzungsfehler ist. Eigentlich kann ich das immer, dass die Rede von einer sozialen Revolution ist. Ich weiß nicht, was eine sozialistische Revolution sein soll. Da ist jetzt Folgendes zu sagen. Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands ist ja die marxistische Partei, erst einmal. Auch mit ihren beiden Flügeln. Und vertritt eigentlich in einer relativ konsequenten Interpretation von Marx, Marxens historischen Materialismus, dass Russland zu dieser Zeit erst einmal noch ein Feudalstaat ist, wenn auch mit gewissen kapitalistischen ersten kleinen Ansätzen. Und dass dieser Staat jetzt erst einmal eine bürgerliche Revolution durchmachen muss, die man auch als Marxist sozusagen erstmal unterstützen muss, um dann eine bürgerliche Republik zu etablieren und daraus später dann darauf dann eine soziale Revolution draufzusetzen sozusagen. Und im Grunde genommen fängt Lenin an, das jetzt zu verneinen, einen zumindest sehr schnellen Wechsel von der bürgerlichen zur sozialen Revolution, zum Übergang zum Sozialismus zu fordern. Und das ist wirklich etwas ganz Unerhörtes, denn gerade hierin haben sich die Marxisten in Russland von anderen revolutionären Richtungen stark unterschieden. Gerade die eigentlich traditionelle, typisch russische Bewegung der Sozialrevolutionäre, der Narodniki, haben immer verneint, dass Russland eine bürgerliche Phase bräuchte. Ja, sondern Russland könne direkt vom Feudalismus zum Kommunismus übergehen. Und man hat auch richtig da drin in den sozialrevolutionären Theorien Ansichten, die direkt ein bisschen, wie soll ich sagen, an so radikale Ökos der 80er Jahre oder so erinnern. Also sind Vorstellungen, teilweise ist das auch ganz industrialisierungsfeindlich, ja, dass also auch Dampfmaschinen abgelehnt werden, dass Elektrifizierung abgelehnt wird und so ein romantisches Bild von einer kommunistischen, bäuerlichen, ländlichen Selbstverwaltungskommune gezeichnet wird. Und davon haben sich ja eben die Marxisten vollständig und ganz bewusst abgegrenzt. Und nun tritt Lenin auf und fordert einen fast direkten Weg zum Kommunismus. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Wichtig ist noch der Kampf innerhalb der Sozialdemokratischen Partei wird bis 1912. Jetzt erst hat Lenin sich durchgesetzt, jetzt erst gehört er dem Zentralkomitee der Partei an, von nun an auf Dauer, und ist auch der bestimmte Mann in der Partei geworden. Er treibt die Auseinandersetzung mit den Menschewiki so weit, dass diese eben 1912, ich glaube in Prag war die Konferenz, ausgeschlossen werden. So, 1914 ist die nächste wichtige Zäsur, der Erste Weltkrieg. Lenin entwickelt hier wiederum eine wichtige Position, die er vertritt in den beiden sozialistischen Konferenzen in Zimmerwald 1915 und Kiental 1916, also auch im Exil jetzt wieder natürlich, dass die einzige vernünftige Haltung, die man als Sozialist, als Revolutionär zum Ersten Weltkrieg einnehmen kann, die ist, dass es ein imperialistischer Weltkrieg ist zwischen imperialistischen Staaten und dass die Position einfach die sein muss, dass man als Sozialist zusehen muss, also quasi die Arbeiterklasse hat kein Vaterland, so in diesem Sinne fast, ja. So ganz stimmt es ja bei Lenin eben doch nicht, aber ich will das jetzt mal so vereinfacht sagen, den Weltkrieg in eine Weltrevolution umwandeln soll. Februar 1917 kommt es zur berühmten Februarrevolution in Russland. Der Zar dankt ab, eine provisorische Regierung, Koalitionsregierung, zunächst aus Liberalen, später aus Liberalen, Sozialrevolutionären und Menschewiki. Tja, wie soll man sagen, also sie ist auch keine gewählte Regierung, sondern sie setzt sich sozusagen selber ein. Und es kommt eben zu einer politischen Pattsituation, denn auf der anderen Seite sind eben aus dieser Revolution ist ein relativ komplexes Rätesystem hervorgegangen, sodass man eben von einer Doppelherrschaft spricht. Wobei Doppelherrschaft fast übertrieben ist, denn die provisorische Regierung verfügte ein bisschen über Armee, hatte aber ansonsten gar keinen unteren Beamten. Stand mehr. Also die Straße, es gab quasi keine Polizei mehr in den Straßen. Es waren Arbeitermilizen unterschiedlichster Couleur auch und verschiedenen Stufen. Tja, die Arbeiter und Soldaten hatten das Heft ja selbst in die Hand genommen. Trotzdem kam es immer wieder zu Konflikten und es war eine sehr unbefriedigende Situation. Und saßen die Sozialrevolutionäre mit in dieser Regierung drin, die Partei, die sozusagen die klassische, große, ja, sozialistische Partei in Russland war und auf die die Massen, vor allem das Bauerntum, sehr setzten. Das war ihre Partei sozusagen. Ja. Und sie erwarteten eben eigentlich drei Dinge, dass die prekäre wirtschaftliche Lage, vor allem auch einfach die ganz banale Versorgungslage mit Grundnahrungsmitteln, mit Grundgütern, wiederhergestellt wird, dass endlich die Gutsbesitzer enteignet werden und das Land unter den Bauern aufgeteilt wird und dass der Weltkrieg, also dass der Krieg beendet wird, also diese Forderung Brot, Land, Frieden. Und dazu konnte sich diese Koalitionsregierung einfach nicht aufraffen. So spitzte sich der Konflikt zwischen Rätesystem einerseits und provisorischer Regierung andererseits zu. In diesem Zeitpunkt gelangt Lenin mit dank Hilfe der deutschen Regierung nach Russland. Auch dazu gibt es viele, ja, das ist ein Thema für sich, ja. Gibt ja jetzt auch so ein neues Buch, ich glaube, die gekaufte Revolution oder so heißt das, ja. Aber da will ich jetzt eigentlich auch nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, dass es schon richtig ist, dass Lenin es ziemlich schnurzegal war, wie er nach Russland gelangte und mit wessen Hilfe. Weil er auch die deutsche Regierung in dem Sinne weder als Feind noch als Freund ansah, sondern sozusagen, es war nützlich für ihn, nach Russland zu gelangen. Er formuliert dann im April die später als April-Thesen berühmt gewordenen Thesen in der Pravda für die Partei der Bolschewiki als 10 Punkten ein Programm, wie jetzt mit der Revolution aus Sicht der Bolschewiki umzugehen sei. Und auch hier drin sind massive Brüche eigentlich mit dem Profil der Bolschewiki bis 1914 erkennbar. Es schließt sich dieser Parole Brot, Land, Frieden vollständig an, verspricht das Land den Bauern, die Fabriken den Arbeitern. Und schlägt hier einen Ton an, ein englischer Historiker hat das mal gesagt, es kam einem damals so vor, als hätte Lenin bei Bakunin, also dem Begründer des russischen Anarchismus, abgeschrieben. Und er hatte so seine liebe Mühe, erstmal das innerhalb der Partei durchzusetzen. Es kommt im Juli zum Juliaufstand, wobei die Moskauer Basis der Bolschewiki zusammen mit anarchistischen Gruppen, das hauptsächlich organisiert hat, durchaus zum Unwillen Lenins, der sehr dagegen war und versucht, die provisorische Regierung abzusetzen, die aber noch einmal Truppen nach Petrograd ziehen kann und den Aufstand niederschlägt, was zu einer kurzen Phase der fast Reaktion führt. Dem schließt sich dann eben der Kornilow-Putsch an, also ein Putschversuch seitens reaktionärer Militärs, der auch wieder niedergeschlagen wird. Jetzt ist die Situation besonders revolutionär aufgeputscht. Und in dieser Situation am 25. Oktober 1917 kommt es eben zur Oktoberrevolution oder Putsch oder wie immer man das nennen will. Es wird eine neue Regierung eingesetzt, die sich Rat der Volkskommissare nennt. Lenin wird deren Vorsitzender. Lenin ist Vorsitzender von, meine Güte, ich glaube fast einem Dutzend verschiedener zentraler Gremien und hat einen fast universalen Einfluss auf das politische, militärische und ökonomische Geschehen diesem nun neuen sozialistischen Russland. Fragen? Also die Frage, die kommt jetzt eigentlich, weil also in der letzten Veranstaltung, die wir ja zu dem Thema gemacht haben, dann an der Stelle ich das nicht so richtig kapiere, wie er sich dann sofort schon so durchgesetzt hatte in dem Moment. Also es waren ja mehrere linke Fraktionen oder Leute da in diesem Bündnis, die auch die Revolution durchgeführt haben. Gut, das muss man, da gibt es verschiedene Aspekte zu. Zunächst einmal wurde jetzt der Oktoberputsch direkt von diesem, wie heißt das, Militär-Revolutionäres Komitee durchgeführt. In diesem Komitee saßen auch verschiedene Gruppen mit drin. Jedoch bis zu diesem Zeitpunkt, da war ja trotzdem auch der Vorsitzende, der wirklich ein guter Organisator war und auch ein guter Agitator war, sehr charismatisch, wirklich das, was man so ein bisschen eine Führungspersönlichkeit nennt. Der hatte im Grunde genommen die bolschewistische Linie vollständig durchgesetzt und dieses Komitee war eigentlich fest in bolschewistischer Hand. Es gab zwar auch, ich glaube, 4 Anarchisten, glaube ich, sogar da drin in diesem Komitee, aber die hatten nicht unbedingt das Sagen. Ja? Und ich glaube, so mein Eindruck ist auch, dass sie wie viele andere Linke auch von den Bolschewiki so ein bisschen überrollt wurden, gar nicht so schnell begriffen haben, was da eigentlich mit ihnen gemacht wird. Ja? Auf der anderen Seite ist eben, auch das war ein taktisch geschickter Schachzug, haben sie die Regierungssitz sofort nach Moskau verlegt. Und dort war auf der einen Seite die bolschewistische Basis sehr stark verankert. Auf der anderen Seite gab es dort eigentlich, also dieser ganze Regierungsapparat, dieser Beamtenapparat erst einmal, ja, der saß hauptsächlich in, also damals der Petrograd. Und auch viele der wichtigen Knotenpunkte anderer konkurrierender Organisationen, sage ich mal, also auch in Petrograd. Und sie konnten da eigentlich relativ unkontrolliert vor sich selber erstmal hinwurschteln. Und die Partei der Linken Sozialrevolutionäre ist ja auch erst danach in die Regierung mit eingetreten. Die haben das ja nicht gleich mit vorangetrieben. Es kam ja dann im November noch zur Wahl der verfassungsgebenden Nationalversammlung. Ist auch ganz interessant, wie Lenin sich da gedreht und gewendet hat im Laufe der Zeit. Denn das war etwas, was er zuerst mit propagiert hat, lange Zeit zumindest nicht abgelehnt hat und erst ganz kurz sozusagen vor Schluss sich dagegen ausgesprochen hat, dass man dieses Parlament überhaupt noch braucht. Nun hatte man aber, gab es aber schon die Wahlen und ließ das Parlament auch erstmal zusammentreten. Es gab einen Erdrutschsieg für die Sozialrevolutionäre. Von 36 Millionen abgegebenen Stimmen erhielten die Sozialrevolutionäre insgesamt 21 Millionen. Und die Bolschewiki 9. Das ist eigentlich ein deutliches Verhältnis gewesen. Und dieses Parlament wurde dann gewaltsam aufgelöst, auch unter tatkräftiger Unterstützung von Anarchisten. Der Mensch selber, der dann eben in die Versammlung reinstürmte und sagte, so, das ist jetzt hier aufgelöst, war auch ein Anarchist. Nun kommt es eben zu der Koalitionsregierung mit der Partei der Linken Sozialrevolutionäre, die nicht lange hält. Am 3. März 1918 schließt jetzt Sowjetrussland, also russische, sozialistische, föderative Sowjetrepublik, ganz junger, neuer Staat, den sogenannten Separatfrieden von Brest-Litovsk mit den Mittelmächten, also Deutschland und Österreich. Und das stellt einen fundamentalen Bruch dar. Das bedeutet einen fundamentalen Bruch eigentlich mit allen anderen linken Gruppen. Die Sozialrevolutionäre treten unter Protest aus der Regierung. Das muss ein bisschen erklären. Für die Linken war ganz klar, dass wirklich es sozusagen die historische Aufgabe ist, den Weltkrieg eben in eine Art Weltbürgerkrieg umzuwandeln. Also sozusagen den Genossen in den anderen Ländern zu helfen, zu den Waffen zu greifen, gegen ihre eigene Regierung und Revolution zu machen. Und dieser Friede mit dem Deutschen Kaiserreich war sowas wie Verrat an der Revolution. Und es passieren zweierlei Sachen. Also die gesamte Linke eigentlich geht in Opposition zu den Bolschewiki. Alles, was rechts von den Bolschewiki stand, waren sowieso schon in Opposition. Die Bolschewiki sind politisch also vollständig isoliert, haben aber schon vorher eben dieses, also die CK begründet, also die Geheimpolizei. Oh Gott, der Güte, was heißt das nochmal ganz genau auf Deutsch? WCK erstmal, allrussisches Kommission für außerordentliche Angelegenheiten. Gute Güte, das fällt mir jetzt gar nicht mal ein. Und es beginnt nun im, also es war durchaus schon im Vorfeld, in den direkt gleich in den ersten Monaten der neuen Sowjetregierung, ein Instrument zur Unterdrückung politisch andersdenkender politischer Konkurrenz. Da ist es ganz interessant, wenn man mal die Memoiren liest vom damaligen Volkskommissar für Justiz, Steinberg, der war eben Mitglied der linken Sozialrevolutionäre, der ja seine Hauptaufgabe bald schon darin sah, eigentlich nur den Regierungsterror dieser Geheimpolizei zu bekämpfen, dem er immer wieder Leute, die von ihnen verhaftet wurden, wieder freigelassen hat per Erlass und so weiter, ja. Und es war für ihn also schon eine Sisyphus-Arbeit. Und im April 1918 beginnt dann die systematische Ausschaltung linker Konkurrenz in Russland. Es beginnt mit der Räumung und der Stürmung der von Anarchisten besetzten Häuser in Moskau. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon mal ausführlich erzählt, wobei es auch zu Feuergefechten kommt, auch die ersten Toten gibt. Also das ist nur eben wirklich ganz interessant, weil man in vielen einschlägigen Geschichtsbüchern immer findet, dass irgendwie der erste linke Widerstand gegen die Bolschewiki von den Sozialrevolutionären ausgegangen wäre, und das ist ja erst ein paar Monate später gekommen. Also es war wirklich, also der erste Schlag richtete sich gegen die Moskauer Anarchisten. Im Juli, am 30. Juni, zwei Tagen jetzt, ich das wieder, 1918, verübt die linke Sozialrevolutionärin Dora Kaplan auf Lenin ein Attentat, bei der er verletzt wird, aber sich wiederholen kann. Und im Juli 1918 kommt es dann zum Aufstand der linken Sozialrevolutionäre, also wirklich ein bewaffneter Aufstand, der auch hauptsächlich von Moskau ausging, mehrere Tage lang ziemlich blutig geführt wurde, bis er dann niedergeschlagen werden konnte. Dann, ich mache das jetzt noch ein bisschen kurz, ja. Dann haben wir halt von 1918 bis 21 die Phase des russischen Bürgerkrieges, der sehr heftige Folgen hatte, der sehr blutig war, auch das Land in eine ganz schwere Wirtschaftskrise riss, und mit der Niederschlagung des Kronstädter Aufstands, der auch wiederum ein Aufstand von links gegen die Bolschewiki war, endete. Tja, danach 1921 bis 1927 schließlich haben wir die Phase der neuen ökonomischen Politik, der sich eigentlich nichts anderes verbirgt, als dass Kleinkapitalismus nicht nur wieder zugelassen, sondern stark gefördert wird. Etwas, was eben auch sehr viele Linke als einen eindeutigen Verrat an der Revolution empfanden. Am 30. Dezember 1922 kommt es dann zur Gründung der Sowjetunion. Im Mai 1922, das war also schon ein bisschen vorher, erleidet Lenin seinen ersten Schlaganfall, was ihn quasi zwingt, sich aus der aktiven Politik zurückzuführen. Er hält noch November 22 eine letzte öffentliche Rede. Nach seinem zweiten Schlaganfall verfasst er sein berühmt gewordenes Testament, das auf einem Parteitag verlesen werden sollte und ich glaube gar nicht oder nicht in vollständiger Länge verlesen worden ist, wo er sich eben Sorgen macht darüber, wer jetzt sozusagen seine Nachfolge antritt. Er hat ja wohl Trotzki favorisiert und sich sehr besorgt um Stalin darin geäußert. Und am 21. Januar 1924 stirbt er schließlich. Nicht besonders alt geworden, der Mann. Gut, das war jetzt ein ganz kurzer Lebensabriss. Dazu jetzt noch Fragen. Wenn jetzt halt die Theorie, die theoretischen Geschichten, also nicht Geschichten, sondern die theoretischen Sachen, die jetzt halt gemacht wird, wenn man das jetzt halt analysiert. Also es geht ja jetzt nicht nur um die Biografie, sondern da als Theorie und Gesellschaftskonzepte. Dann kannst du dazu was sagen. Also soweit das nicht jetzt auch in dem Teil über Staat und Revolution auftaucht, wäre noch ganz, zwei Sachen vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Das eine ist das, was er selber als Prinzip des demokratischen Zentralismus bezeichnet hat, was sowohl ein Organisationsprinzip für die Partei darstellt, als auch überhaupt für Revolution, Gesellschaft, Ökonomie und Staat. Das umfasst verschiedene Bereiche. Wesentlich und kennzeichnend dafür sind aber zweierlei Sachen. Das eine ist erstmal ein Prinzip der unbedingten Parteidisziplin. Das heißt, dass Beschlüsse, die von höheren Gremien gefasst worden sind, von der Basis unbedingt auszuführen und umzusetzen sind. Und das zweite ist, dass sich die Minderheit immer der Mehrheit unterzuordnen. Das sind ganz wesentliche Punkte dabei. Und natürlich, dass es auch zentralistisch ist. Also wirklich, es ist auch ganz wortwörtlich gemeint, der demokratische Zentralismus. Partei, Staat, Ökonomie, das hielt Lenin eben für absolut modern. Es sollte eben ganz zentral zusammengeführt werden. Und auch zentral gelenkt werden. Das steckt da drin. Muss dabei aber natürlich schon sagen, dass es durchaus auch ganz allgemein zu dieser Zeit als modern galt, zum Beispiel einen Staat zentralistisch aufzubauen. Ja, wie also Frankreich als, galt eben moderner als Deutschland, das eben nicht so zentralistisch war wie Frankreich. Ja. Und schließlich noch etwas, worin er sich grundsätzlich von allen anderen sozialistischen Theoretikern, auch innerhalb der Bolschewiki, ganz schroff unterschied. Das sind seine Thesen zu Nationalitätenpolitik. Das hat ja auch einen großen Einfluss, große Auswirkung gehabt, schließlich auch die Gründung der Sowjetunion. Er formuliert das sogenannte Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist ein Terminus, der heutzutage ganz geläufig ist. Es gibt UNO-Resolutionen darüber, die diesen Begriff benutzen. Das ist aber im Prinzip ist das eine Wortschöpfung von Lenin. Und diese ganze Idee stammt von Lenin. Man kann daran, es ist auf jeden Fall entstanden aus der Auseinandersetzung mit der Vielvölkerproblematik Russlands. Man muss sich ja einmal vor Augen führen, dass dieses russische Reich um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert nicht nur einfach der größte Staat der Welt war. Es ist ja eigentlich das größte zusammenhängende Staatsgebiet gewesen, das es jemals in so einer Größenordnung auf der Welt gegeben hat. Mit mehr als 100 verschiedenen Völkern und Sprachen, mit allen denklichen Klimazonen und gigantischen Entfernungen und fast allen Weltreligionen, vom Islam bis zum Buddhismus, alle christlichen Spielarten dabei. Und es hatte sich ja schon im 19. Jahrhundert wiederholt an der Peripherie Russlands oder dieses russischen Reiches nationale Bewegungen entwickelt, die eben vom russischen Reich wegdrängten auf staatliche Eigenständigkeit hinzielten, ob das jetzt in der Ukraine, also das war vor allem in den westeuropäischen Teilen oder in den europäischen Teilen des Westens, des Russischen Reiches. Und ganz besonders natürlich in Polen, Finnland, aber dann auch später in der Ukraine. Und Lenin war klar, wenn man ein revolutionäres Konzept entwickeln will für Russland, muss man sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und er hoffte mit dieser These vom Selbstbestimmungsrecht, dass es ihm gelingen könnte, sozusagen diese nationalen Bewegungen als Bündnispartner für eine Revolution zu gewinnen und sie in einen föderalen Gesamtstaat zu integrieren. Dann hat er sich vor allem mit Stalin gestritten drüber, der die unbedingte Hegemonie der Russen vorsah in seinem Konzept für die Sowjetunion. Hat sich aber vor allem unterschieden von Leuten wie zum Beispiel Rosa Luxemburg, die ganz klar eben schon eine a-nationale, nationalistische Richtung ging und eigentlich schon das Konzept von Nation oder Nationalität als reaktionär und bürgerlich ablehnte, wie das natürlich noch viel schroffer eben die Anarchisten gesehen haben. Also dieser Slogan von der Selbstbestimmungsrecht bedeutet also nur, dass er in Bündnis gehen wollte mit diesen Bewegungen sozusagen, dass er denen irgendwie Kommunikation angeboten hat oder Bündnisfähigkeit. Na, er hatte gehofft, also dass er es so die Nationalbewegung schmackhaft machen könnte, ein Bündnis einzugehen. Ja? Die Folge war eine ganz andere. Kaum, dass der Friede von Brest-Litovsk geschlossen war damit und das russische Heer auch abgezogen wurde, haben sich im Prinzip ausschließlich alle Gebiete, die nicht zu diesem russischen Kernland gehörten, für unabhängig erklärt. Das war eine Wellenbewegung. Von der Ukraine über Georgien, Finnland, Polen, über sämtliche Gebiete hat sich eigentlich alles von Russland losgesagt. Schließlich kam es dann ja auch noch zur Konterrevolution in Sibirien, zunächst unter Koltschak, dann unter den sogenannten Weißen, sodass im Prinzip dann 1919 das Territorium, über das die Regierung Lenins überhaupt verfügte, nur noch eben das europäische russische Kerngebiet um Moskau und St. Petersburg herum war, bis zum Ural. Ja, alles andere hatten sie verloren. Und wie ernst es ihm wiederum war mit dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, sprich, also es waren ja alles, war ja ein Akt der Selbstbestimmung, wenn eben sich die Ukraine für unabhängig erklärt, wie ernst sie es damit genommen haben, sage ich, dass es nicht, also außer in den Gebieten, die dann erstmal von den Mittelmächten kontrolliert wurden, über die sie auch, an die sie nicht mehr rankamen, also Finnland und Polen, die baltischen Länder, und alle anderen sind sie dann wieder einmarschiert. Meistens nach dem Muster, was dann später auch zum Beispiel in Afghanistan die Sowjetunion immer wieder versucht hat, so durchzuziehen. Es wurde eine bolschewistische Marionettenregierung jeweils eingesetzt, die dann die Rote Armee um Hilfe bat. Sie dann dem Volk jeweils zur Hilfe kommen konnte und dort einmarschierte. Es gibt nur eine einzige Ausnahme, also formell vielleicht nicht, aber insofern ein einziges Volk hat wirklich die Rote Armee bejubelt und das waren die Armenier. 1915, Armenien war ein Gebiet, das die Türkei für sich beanspruchte, dort auch einmarschiert ist und es gab ja dann eben 1915 dieses Pogrom der Jungtürken, also dieser politischen Bewegung an Armeniern, wobei knapp 1 Million Menschen umgebracht worden sind. Und auf der Hälfte Armeniens ist dann die Rote Armee entgegengerückt und wurde also von den Armeniern also fast wie Befreier begrüßt, was ihnen nur nicht direkt klar war, war, dass das eine Demarkationslinie war, die die Türkei und Russland vorher ausgehandelt hatten. Ja? Und sie sich eigentlich Armenien untereinander aufgeteilt haben. Thank you. trotzdem wurde halt in der Sowjetunion später eine Nationalitätenpolitik betrieben, die doch irgendwo relativ konsequent an diese leninische These anknüpfte. Das heißt, es wurden ja nicht nur dann eben diese Sowjetrepubliken und autonomen Sowjetrepubliken und autonomen Gebiete eingeführt, sondern es wurde eben eine konsequente Sprachenpolitik betrieben. Also, dass die Menschen eben nicht mehr russifiziert wurden, wie das vorher im Russischen Reich war, sondern eben in der Schule ihre eigene Sprache erlernten, dass die eigenen Sprachen Amtssprachen wurden. Für viele Sprachen wurde überhaupt erst ein Alphabet entwickelt oder neue Alphabete entwickelt. Zu Anfang war das meistens das lateinische Alphabet. Später unter Stalin wurde das dann das kyrillische Alphabet. Wobei man eben teilweise doch recht beachtliche Alphabetisierungsraten erreichte. Ja. Also bei den Usbeken zum Beispiel konnten ursprünglich gerade mal 2% der Bevölkerung lesen und schreiben. Und zwar in Arabisch. Und das waren die Gelehrten, also der Klerus sozusagen. Ja, aber dann komme ich doch jetzt mal zu der Staatsauffassung, die Lenin entwickelt hat. Zu dieser Schrift Staat und Revolution. Es ist wirklich, glaube ich, ganz interessant, sich anzugucken, wann diese Schrift entstanden ist, zu welchem Zeitpunkt. Also sie ist zwischen August und September 1917 geschrieben und veröffentlicht worden, als eine relativ kompakte Broschüre von vielleicht knapp 100 Seiten. Und um sie richtig zu verstehen zu können, denke ich, muss man sich vergegenwärtigen, an wen sie sich richtet. Ich denke, es ist relativ klar, dass es zwei Adressaten gibt. Sie richtet sich zum einen nach innen, also als programmatische Schrift an die Bolschewiki selber, vor allem aber auch nach außen. Man muss sich eben vorstellen, dass zu dieser Zeit, im Jahr 1917, wirklich die Massen vom revolutionären Funken infiziert waren. Es war eine unwahrscheinlich revolutionäre Stimmung da. Die wenigsten waren aber organisiert, gehörten einer Partei an, sondern empfanden sich einfach als Arbeiter, als Bauern und hatten revolutionäre Losungen und Parolen und lasen die verschiedenen Publikationen und machten erst einmal mit ihren Sympathien keine großen Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien, waren eben nicht festgelegt. Also war es, und die Bolschewiki waren eine eher kleine Gruppierung in diesem Spektrum zu Beginn. Also war es ganz wichtig, Propaganda zu machen. Und es war auch eben ganz wichtig, welche Propaganda macht man und welche Art und Weise, um Einfluss ausüben zu können. Ich will damit nicht unbedingt gleich sagen, dass das, was hier drin steht, jetzt alles unehrlich, unaufrichtig wäre und nur eine Art Opportunismus darstellt, aber ein bisschen davon ist schon dran, was man hier drin eben finden kann. Zu diesem Zeitpunkt, also August, das ist eben kurz nach dem Juliaufstand gewesen, waren gerade sehr radikale, revolutionäre Losungen sehr populär geworden. Nicht zuletzt auch durch anarchistische Gruppen, die selber zwar nicht mitgliederstark waren, aber einen immer größeren Einfluss mit ihren Ideen gewannen. Und insofern, auch das finde ich ganz auffällig, es ist schon eine Auseinandersetzung nicht mit Anarchismus oder Anarchisten an sich, aber mit dem, wie zumindest Lenin glaubt, dass diese Parolen eingängig geworden sind in der Bevölkerung. Gut, das zum einen. Zum Charakter dieser Schrift, es ist insofern auch eine ganz, ganz typische Arbeit von Lenin, die ein bisschen beides ist. Es ist ein bisschen theoretische Arbeit, es ist aber eben auch Agitation, es ist auch Propaganda. Seine theoretische Arbeit ist eben oft, und das ist eben auch an ihm ganz wichtig, deshalb ist er auch, eine wichtige Figur geworden, er setzt sich vor allem mit pragmatischen Fragen auseinander. Er stellt sich die Machtfrage. Er stellt sich nicht nur die Frage, wie gelangen wir zur Revolution, sondern was passiert dann? Was fangen wir überhaupt dann an? Und Machtfrage zu stellen heißt für ihn eben auch ganz klar, wir müssen die Macht an uns reißen. Und dann ist die nächste Frage, was fangen wir dann damit an? Und es ist eine jener Schriften, die sich damit beschäftigt. Das ist ja etwas, mit dem sich zum Beispiel Marx kaum und nur höchstens am Rande beschäftigt hat. Es ist eben auch, also er setzt sich ja nun hier damit auseinander, was Staat ist und wie man mit dem Staat umzugehen hat. Und auch das spricht eben dafür, dass anarchistische Ideen durchaus populär waren zu dieser Zeit. Denn das war ja von den Losungen her ein großer Unterschied zu den Sozialdemokraten, zu den Marxisten, dass die Anarchisten sagten, wir schaffen nicht nur den Kapitalismus ab, wir müssen auch den Staat abschaffen. Und damit setzt er sich auseinander. Indem er sehr viel direkt bei Marx und Engels reingeht, zitiert und interpretiert. Er definiert erst einmal ganz klar mit Marx und Engels Staat als ein Organ der Bourgeoisie zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft. Das ist also die Funktion des Staates ist, den Klassenwiderspruch sozusagen künstlich aufrechtzuerhalten, sodass es eben nicht zum Eklat kommt. Um das ganz kurz mal zu erläutern, also die Bourgeoisie ist ja zahlenmäßig in der Minderheit, das Proletariat in der Mehrheit, gut, in Russland nicht unbedingt, aber es geht ja jetzt erstmal darum, wie das Marx und Engels geschrieben haben. Und es muss ja ein Instrumentarium da sein, damit die Minderheit die Mehrheit unterdrücken kann. Das ist der Staat. Kennzeichen dafür, dass man vom Staat sprechen kann, sind Gewaltorgane wie Polizei und Armee, die losgelöst von der Gesellschaft sind. Das heißt, man hat kein bewaffnetes Volk, sondern eben von diesen losgelöste Institutionen, die bewaffnet sind. Und man hat einen ebenso losgelösten Verwaltungsapparat, einen Beamtenapparat. Das sind also die wesentlichen Kennzeichen des Staates nach Marx und Engels, so wie Lenin das sieht. Danach geht er dazu über, sich mit Klischees sozusagen auseinanderzusetzen. Es heißt immer wieder, Marx wird eben immer zitiert damit, dass er sagt oder geschrieben hat, der Staat würde nach der Revolution absterben. Und dass jene Sozialdemokraten, die das nicht verstanden haben, die er eben polemisch mal die Opportunisten nennt, also die Menschewiki, die Sozialdemokraten im heutigen Sinne, sage ich mal, interpretieren das immer als etwas Allmähliches, als einen allmählichen Prozess. Aber sie haben ja den Marx gar nicht richtig verstanden. Man muss ihn ja mal richtig lesen. Und wenn man ihn richtig liest, wird man feststellen, dass er mit Absterben kein Absterben meint, also kein allmähliches Absterben meint, sondern dass der Staat eher aufgehoben wird. Aber dass er auch nicht abgeschafft wird, wie die Anarchisten es wollen. Was meint er jetzt damit? Da geht er jetzt einzeln zu über. Er macht hier etwas ganz Interessantes. Er benutzt dann seitenlang eigentlich ein durch und durch anarchistisches Vokabular. Überholt er den Anarchismus auf der anarchistischen Überholspur sozusagen. Er sagt, es muss einen Aufstand geben, der Staat muss zerschlagen werden, es muss gewalttätig sein, es darf vom Staat nichts übrig bleiben. Dann kommt aber, von welchem Staat rede ich? Ich rede vom bürgerlichen Staat. Er macht eben eine klare Unterscheidung zwischen dem bürgerlichen Staat, der komplett, vollständig zerschlagen werden muss. Nicht abgeschafft, sondern zerschlagen werden muss. Mit Stumpf und Stiel. Im Gegensatz zum proletarischen Staat. Diktatur des Proletariats. Ja. Das bedeutet, der bürgerliche Staat wird aufgehoben durch durch eine bewaffnete Erhebung. Der proletarische Staat stirbt aber allmählich ab. Es ist schon ganz kurios. Das, was er vorher eben verneint, was ein Klischee ist, baut er dann fast wortwörtlich wieder auf, nur mit, naja, eben mit ein paar anderen Begriffen. Aber, nee, das habe ich jetzt aber anders gelesen. Habe ich gelesen, er schreibt da, es gibt ökonomische, also die Voraussetzungen, wann die Diktatur des Proletariats abgeschafft werden kann, ist, dass die Bourgeoisie entmachtet ist. Also diese Diktatur soll nur die Funktion haben, die Bourgeoisie zu entmachten. Und wenn sie entmachtet ist, also so habe ich das gelesen, dann... Ich finde es nicht eindeutig, wie es bei ihm steht. Das habe ich auch schon bei Marx fand ich das nicht eindeutig. Also erst einmal... Da gab es so ein Kapitel, das hieß ökonomische Voraussetzungen für die Aufhebung der Diktatur des Proletariats. Irgendwie so. Daran habe ich das gelesen. Und da habe ich gedacht, es müsste jetzt erst irgendeine ökonomische Voraussetzung erfüllt werden, dann steht da aber drin. Na gut, aber hier steht halt schon, ne? Also ganz klar, wie ich das jetzt gesagt habe, die Ablösung des bürgerlichen Staates durch den proletarischen ist ohne gewaltsame Revolution unmöglich. Die Aufhebung des proletarischen Staates, das heißt die Aufhebung jeglichen Staates, ist nicht anders möglich als auf dem Wege des Absterbens. Hm. Und er beschreibt das ja als etwas Prozesshaftiges. Also in dem Maße, wie man schon allmählich die Macht übernimmt, also das Proletariat allmählich die Macht übernimmt, stirbt damit automatisch der Staat ab. In dem Moment, wo die Arbeiter wirklich eben die Betriebe in ihren eigenen Händen haben, ist das auch kein Staat mehr. Das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, dialektisch gedacht. So um die Ecke gedacht, ja. Aber was ich eigentlich schon bei Marx immer komisch fand und eigentlich auch bei Lenin, ist diese Reihenfolge, und was nie so richtig erklärt wird oder weiter ausgeführt wird, wie ich mir das jetzt vorzustellen habe. Ja? Also gehen wir jetzt mal ganz naiv vor. Ja? Es gibt jetzt von mir aus einen gewaltsamen Aufstand, Revolution, Regierung wird verjagt und nun wird die Diktatur des Proletariats eingerichtet. Wie auch bei ihm hier immer wieder steht, die besitzende Klasse sozusagen im Zaum zu halten, sie zu vorübergehend zu unterdrücken. Aber wenn wir eine Revolution hatten, wo ist denn dann noch die besitzende Klasse? Ich meine, wenn wir jetzt auf das Land gehen, wir nehmen den Gutsbesitzern das Land weg, wir gehen in die Stadt und nehmen den Unternehmern die Fabriken weg, wo gibt es denn da jetzt noch eine besitzende Klasse? Also es ist doch mit Sicherheit bei Materialisten nicht genetisch zu verstehen, ja? Nach dem Motto, wer einmal Unternehmer war, der bleibt immer Unternehmer. Und wenn er ein armer Schluckspecht geworden ist. Sondern das ist doch einfach das Sein, bestimmt das Bewusstsein. Also ist es doch einfach abhängig davon, besitzende Klasse bedeutet, das sind Leute, die Privateigentum an Produktionsmitteln haben. Wenn man ihnen die Produktionsmittel wegnimmt, können sie keine besitzende Klasse mehr sein. Also wozu dann noch eine Diktatur des Proletariats? Über wen denn dann noch die Diktatur? Ja? Das finde ich immer ganz merkwürdig, wie das gemeint ist. Und man kann sich das eigentlich ein bisschen dann erklären, wie Lenin in seinen späteren programmatischen Entwürfen im Verlauf der Ereignisse des Jahres 1917 und 1918 den revolutionären Ereignissen ja teilweise auch sehr hinterherhinkt. Er fordert ja gar nicht zunächst die Abschaffung des Kapitalismus, sondern nur Kontrolle und dass die Arbeiter in den Fabriken ihre Unternehmer kontrollieren, dass die Unternehmer in Kartellen zusammengeschlossen werden, die vom Staat der neuen Regierung besser kontrolliert werden können. Aber er fordert überhaupt keine Enteignung, ja? Nur die Fakten sind dann andere. Nach der Oktoberrevolution machen die Arbeiter das einfach und verjagen die Unternehmer aus den Fabriken und beginnen eine Arbeiter-Selbstverwaltung, ja? Soweit wollte er ja gar nicht gehen. Also irgendwo ist doch auch das Leninsche Konzept eines gewesen von einer sehr allmählichen Entwicklung mit einer durchaus bürgerlichen Phase. Ja, und was ich dir vorhin schon in der Straßenbahn vorgelesen hatte, hoffentlich finde ich, das finde ich eben auch gerade dazu sehr treffend. Das habe ich hier drin nicht gefunden, sondern bei einem anderen hier zitiert von Lenin selber, ja. Der Sozialismus ist nichts anderes als ein staatskapitalistisches Monopol, eingestellt zum Nutzen des ganzen Volkes und insofern kein kapitalistisches Monopol mit. Naja, das ist wieder Dialektik. Ja. Es ist ein staatskapitalistisches Monopol, aber eigentlich kein kapitalistisches Monopol. Also es ist, ja, was soll man dazu sagen? Es spricht eigentlich ziemlich für sich. Aber diesen Begriff des Staatskapitalismus, mit dem hat er dann eine ganze Zeit lang, ist er da hausieren gegangen, oder der war eine ganze Zeit aktuell, wie lange eigentlich? Oh, da stellt sich jetzt eine Frage. Also ich weiß nur, dass zumindest wesentlich später dann das vehement, sag ich mal, von den Mainstream-Kommunisten zurückgewiesen wurde, ja, dieser Begriff des Staatskapitalismus. Das war ja gerade eher so ein Schlagwort, als es dann zu der 68er-Bewegung diese neue Linke gab in Westeuropa, die sich dann, ob jetzt Trotzkisten oder eben dann Maoisten und die ersten wieder gegründeten anarchistischen Grüppchen, die hat mal die Sowjetunion bezeichnen, als es ist kein Sozialismus, es ist nur Staatskapitalismus, was dann ja von den Mainstream-Kommunisten immer vehement zurückgewiesen wurde. Ja. Aber ich finde das eben ganz, ganz drollig, dass Lenin das selber so bezeichnet hat. Dass das ja eigentlich seine Vorstellung von Sozialismus ist. Das. Und im Grunde genommen ist das für ihn Synonym. Diktatur des Proletariats, das ist der sozialistische Staat. Und es kann aber nur, also eine Diktatur des Proletariats ja nur dann geben, wenn es auch noch eine andere Klasse gibt. Ja, das ist ja auch logisch. Wenn es nur eine proletarische Klasse gibt, ich schätze mal, dass so gemeint ist, dann die enteigneten Großgrundbesitzer und Kapitalisten natürlich versuchen, wieder Einfluss zu gewinnen und unter Mittelstand oder so. Und dass das dann unterdrückt wird. Könnte man meinen, aber gerade wenn man Lenin an anderen Stellen liest, spricht da einiges dagegen. Ein bisschen auch für den Erfolg der Bolschewiki begründet, erklärt, ist ja gerade, dass er nicht nur das Proletariat angesprochen hat. Er hat immer gesagt, das ist die führende Klasse der Revolution, schreibt aber, das habe ich auch noch hier irgendwo in dem Text gefunden, dass es ja noch viel mehr unterdrückte Klassen in Russland gibt, zum Beispiel die Bauern oder auch die Kleinbürger, also den Mittelstand sozusagen, die Handwerker, die zum Teil, schreibt er selber, ja noch viel schlimmer ausgebeutet sind als die Arbeiter, die aber eben in Produktions- und Eigentumsverhältnisse so eingebunden sind, dass sie selber keine Revolution vorantreiben können, dazu das Proletariat brauchen. Ja? Aber er hat ja durchaus, gerade später in der neuen ökonomischen Politik, Kleinkapitalismus gefördert, vor allem aber eben diesen extremen Monopolkapitalismus. Also er hat, denke ich, schon der Bourgeoisie noch eine gewisse Rolle, zumindest für eine längere Übergangsphase, zugedacht und nicht vorgesehen, diese nun wirklich zu enteignen. Ja? Ich meine natürlich, was du sagst, klar geht einem das durch den Kopf, das ist ja auch ganz logisch. Gut, sie sind dann vielleicht ökonomisch gesehen keine Kapitalisten mehr, aber mit Sicherheit die meisten noch vom Kopf her. Ja? Und sehen sich nach den alten Zeiten zurück und sind insofern natürlich auch gefährlich, ja. Sicher. Das ist richtig. Plus, das hätte die Arbeiterklasse sicherlich auch ohne die CK geschafft, diese Leute dann fernzuhalten. Ja, sicher, ja. Ja, also Staat und Revolution, da bezieht er sich halt auf die Position der Anarchisten und sagt halt, das was, also Abschaffung des Staates, das ist schon richtig so. Das hätte auch Engels geschrieben, also da auf Engels, und das wurden jetzt Sozialdemokraten unterschlagen, aber es wäre eben die Abschaffung, also jetzt sofort nach der Revolution, das Gewaltmonopol aus der Hand zu legen, würde eben halt so die Konterrevolution zum Sieg führen bringen. Also das, was die Anarchisten wirklich wollten in diesem Moment, das jetzt aus der Hand zu legen, würde halt zum Sieg der Konterrevolution führen. Und dann habe ich irgendwie, habe ich dann auch mal gelesen, unter ökonomische Voraussetzungen, wann halt das abgesetzt werden, also wann halt dann diese Diktatur des Proletariats abgeschafft werden soll, und dann steht halt, wenn ganz eindeutig die Bourgeoisie oder die Macht der Bursch, weil sie gestürzt ist. Ja. So, also ich hatte dann auch das, noch vermutet, ja, sowas zu finden, wie es müsste jetzt halt, wie halt so DDR-Zeiten argumentiert werden, es müsste jetzt so den Übergangsstadium des Sozialismus geben oder so. So. Aber die Theorie, sie taucht dann irgendwie gerade bei Linksradikalismus als Kinderkrankheit des Kommunismus, die taucht dann plötzlich auf. Also wo man vorher hier noch in diesen Staat und Revolution so findet, dass da geschrieben wird, Entmachtung, ja, und dann ist es halt, kann die Diktatur aufgegeben werden, sozusagen, das gibt dann einen krassen Bruch eigentlich, wo dann plötzlich heißt, es ist ja nicht nur die Bourgeoisie der Feind, also jetzt bei Kinderkrankheiten des Kommunismus ist ja nicht nur die Bourgeoisie der Feind, sondern die vielen dezentralen Kleinproduzenten als bürgerliche Konservative oder wie so Reaktionäre. Und die müssten ja jetzt genauso bekämpft werden. So, es wäre tausendmal schwieriger, die zu bekämpfen. So an der Stelle kommt auch so ein bisschen so ein Terror eigentlich auch schon zum Ausdruck, also ganz stark. Aber das. Na gut, also vielleicht springe ich mal ein bisschen kurz vor hier. Das ist eine, denke ich, ganz wichtige Stelle hier drin, ja. Das Proletariat braucht den Staat nur zeitweilig. In der Frage der Abschaffung des Staates als Ziel gehen wir mit den Anarchisten gar nicht auseinander. Wir behaupten, dass zur Erreichung dieses Ziels eine zeitweilige Ausnutzung der Organe, Mittel, Methoden der Staatsgewalt gegen die Ausbeuter notwendig ist, ebenso wie zur Aufhebung der Klassen die vorübergehende Diktatur der unterdrückten Klasse notwendig ist. Und genau, ja, der ganze Absatz, das geht nicht mehr lange, das ist ganz interessant. Marx greift gegen die Anarchisten zur schroffsten und klarsten Fragestellung. Sollen die Arbeiter die Waffen niederlegen, wenn sie das Joch der Kapitalisten abwerfen, oder sollen sie diese Waffen gegen die Kapitalisten ausnutzen, um deren Widerstand zu brechen? Aber die systematische Ausnutzung der Waffen durch eine Klasse gegen eine andere Klasse, was ist das denn anderes als eine vorübergehende Form des Staates? Das ist ganz bemerkenswert, denn das ist, auf der einen Seite zeigt das ganz klar seine Vorstellung vom Staat, auf der anderen Seite aber ist das auch eine raffinierte Polemik. Denn hier wird schon, denke ich, die anarchistische Theorie sozusagen, wird dem Anarchismus das Wort im Munde herumgedreht. Ja? Der Unterschied besteht ja in was ganz anderem, nämlich eigentlich darin, dass die leninsche Auffassung ja die ist, sozusagen eines indirekt bewaffneten Volkes, also dass eben nicht das Volk selber bewaffnet ist, sondern dass es dann Volksmilizen, Volksarmeen gibt, die wiederum von der Partei von oben nach unten kontrolliert werden, wohingegen die Anarchisten ja eben direkt das Volk, die Arbeiter und Bauern bewaffnen wollen. Und das ja in Russland eine Revolution getan haben. Und im April 1918 sind ja gerade deswegen die besetzten Häuser der Anarchisten geräumt worden, weil dort Waffenlager angelegt worden waren. Weil die angefangen haben, wirklich Fabrikarbeiter zu bewaffnen. Ja? Und was das denn, so wie er das hier schreibt, ja, also was das denn anderes sei als ein Staat, da kann ich nur dazu sagen, es ist genau alles anderes. Es ist das glatte Gegenteil von einem Staat. Was er vorher eben mit Marx und mit Engels ja sagt, wenn diese Gewalten direkt von den Arbeitern selbst ausgeübt werden. Achso, du musst Kassette wechseln, oder?